120. Wer ist bei Ihnen für die EDV zuständig? Das ist Herr Klinghardt. Er ist momentan jedoch nicht in seinem Büro. Was möchten Sie denn? Ich würde Ihnen gern die neue Software unserer Firma vorstellen. Was möchte der Besucher?